gefesselt. Keine Sorgen, sicher fühlen und geborgen. Keine Drogen, nur das Leben. Ein Ziel setzen, danach streben. Ein Leben in Zweisamkeit. Freude im Alltag, kein Die Droge ist vergangen.